1. Zedekiah war 21 Jahre alt, als er sein Elfjahres Regierungszeit in Jerusalem antrat, sein Mutterhaus Hermutal und stammte aus Libna. 2. Er handelte entgegen den Geboten Jahwes und folgte damit dem schlechten Beispiel Jojakims, was schwerwiegend Konsequenzen nach sich zog. 3. Aufgrund des Zorns Jahwes über Jerusalem und Juda kam es schließlich dazu, dass er sie aus seiner Gegenwart versteht, woraufhin Zedekiah gegen den König von Babel rebelliert. 4. Im neunten Jahr seiner Herrschaft rückte Nebukadrezar von Babel mit seinem gesamten Heer gegen Jerusalem vor, belagert die Stadt und errichtet einen Wall sie Hiram. 5. Infolgedessen blieb die Stadt bis zum 11. Regierungsjahr von König Zedekiah unter der standigen Belagerung der babylonischen Truppen. 6. Im vierten Monat des Jahres war die Hungersnot in der Stadt so extrem, dass die einfache Bevölkerung keinerlei Nahrungsmittel mehr zur Verfügung hat. 7. Nachdem die Stadt mehr durch broken worden war, flohen der König und die Soldaten nachts durch das Torum Königsgarten, obwohl die Kaldäer die Stadt weiterhin umzingelt hielten. 8. Die chaldäischen Truppen verfolgten den König Jedoch und holten ihn in der Ebene von Jericho ein, nachdem sein eigenes Heer in verlassen und sich zerstreut hat. 9. Sie nahmen den König gefangen und brachten ihn nach Ribla im Land Hamath, wo der König von Babel persönlich das Urteil über ihn sprach. 10. In Ribla ließ der König von Babel die Son Zedekiah soe führenden Männer Judas unmittelbar vor dessen Augen hinrichten. 11. Danach ließ Zedekiah blenden, legte ihn in Ketten und hielt ihn bis zu seinem Todestag in einem babylonischen Gefängnisfest. 12. Im neunzehnten Jahr Nebukadrezars traf Nebuzaradon, der Kommandant der Leibwache und Vertraut Diener des Königs, zehnten Tag des fünften Monats in Jerusalem ein. 13. Setzte den Tempel Jahwes, den Königlichen Palast soe albedutenden Hauser der Stadt in Brand und zerstört sie de durch vollständig. 14. Die gesamten chaldäischen Truppen, die dem Kommandanten der Leibwache unterstellt waren, rissen zu dem die schützenden Stadtmauern Jerusalems nieder. 15. Nebuzaradon deportiert die verbliebene Bevölkerung, die Überläufer zum König von Babel soe die restlichen Handwerker in die Gefangenschaft nach Babel. 16. Nur einen kleinen Teil der armen Landbevölkerung ließ der Kommandant zurück, damit sie weiterhin die Weinberge und Acker bewirtschafteten. 17. Die Chaldäer zertrümmerten die bronzenen Säulen, die Gestell und das bronzene Meer des Tempels und transportierten das gesamte Metall als Beut nach Babel. 18. Auch die verschiedenen Gefäß, Schaufeln, Messer und all anderen bronzenen Geräte, die für den rituellen Dienst verwendet wurden, nahmen sie mit. 19. Der Kommandant der Leibwache besklagnahm zu dem Albekken, Luchter und Schalen, sofern sie aus reinem Gold oder Silber gefertigt waren. 20. Die Mensch der Bronze von den Zwei Säulen, dem Meer und den Gestellen, die Salomo angefertigt hat, war so gewaltig, dass man sie nicht wiegen konnte. 21. Die der Hohlen Säulen war 18 Ellen hoch, hat einen Umfang von 12 Ellen und Bisas ein Wandstock von Weier Fingen. 22. Auf jeder Säule befand sich ein 5 Ellen hohes Kapitel aus Bronze, das rundherum mit einem kunstvollen geflechten Granitapfeln versiert war. 23. Insgesamt waren 96 Granitapfeln nachossen sichtbar, waren das gesamte Gefleckt von 100 Granitapfeln umschlossen word. 24. Der Kommandant der Leibwache nahm den Oberpriester Seraja, den Priester Zephanja und die drei Wächter der Tempelschwelle gefangen. 25. Zudem verhaftet einen Offizier, 7 Eng Berater des Königs, einen Militärschreiber und 60 Bürger, die sich noch im Stadtgebiet befanden. 26. Nebuzaradon führte dies Grupp von Gefangen in zum König von Babel, der sein Hauptquartier zu dieser Zeit in Ribla aufgeschlagen hat. 27. Dort, im Land Hamath, ließ der König von Babel sie hinrichten, wo durch das Volk Juda endgültig aus seiner Heimat vertrieben word. 28. Dies ist die Anzahl der Deportierten, im siebten Jahr seiner Herrschaft führte Nebukadrezar insgesamt 3.023 Juda in die Gefangenschaft. 29. In seinem 18. Regierungsjahr wurden weitere 832 Personen aus der Stadt Jerusalem weggeführt. 30. Schließlich deportiert Nebuzaradan im 23. Jahr Nebuchadrezzars nochmal 745 Juden, so dass die Gesamtzahl weggeführten 4.600 Personen betrug. 31. Im 37. Jahr der Gefangenschaft Jojikins wurde dieser am 25. Tag des 12. Monats von neuen babylonischen König Uil Merodach begnadigt. 32. Der König sprach freundlich mit ihm und verlieh ihm eine hohe Ehrenstellung als den anderen Königen, die sich ebenfalls in Babel befanden. 33. Jojikin durfte sein Gefängniskleidung abelgen und nahm für den Rest seines Lebens regelmäßig und den Mahlzeiten am Tisch des Königs teil. 34. Bis zu seinem Todestag erhielt vom König von Babel ein beständig tagliche Zuteilung, im seinen Lebensunterhalt dauerhaft zu sichern.